Wenn's auf der Straße plötzlich nach Scheiße riecht, bist du in Kreuzberg. Kreuzberg. Wenn ein Packer vor dir in der Kotze liegt, bist du in Kreuzberg. Kreuzberg. Gegenüber im Dönerladen tummeln sich die Schaben und Maden. Und du bist herzlich eingeladen in Kreuzberg. Jede Nacht randalieren der Zettel in Kreuzberg. Kreuzberg. In dem Moschee sind sie sogar mit Eisenhecken in Kreuzberg. Kreuzberg. Jeder Zweite ist hier ein Schreckkranker. An Aids und Syph und weichem Schanker. Aber Gila Marquardt und ihre Banke von Kreuzberg. Gibt's überhaupt noch eine Medizin für Kreuzberg? Kreuzberg! Hunderttausende Liter Strychnin für Kreuzberg! Kreuzberg! Hau das Zeug ins Leitungswasser rein, dann geht die ganze Bande ein, wenn wir unsere schöne Stadt befreien.